Scheiße nach Scheiße, ich zum ersten Mal. Danach war mir alles ganz egal. Im Tarshop flog ich sie zur Pepsi ein. Sie war erst dagegen, doch vergaß an ihr Nein. Bald ist sie mein Popoke. Bald ist sie mein Popoke. Neben mir ging sie grauenmauschig. Für sie komm es nicht und dann die Republik. Für sie wurde ich Mitglied bei der SED. Für sie spionierte ich in Übersee. Dann ist sie mein Popoke. Dann ist sie mein Popoke. Mit ihr zum Ostseestrand, wir blickten hinüber ins freie Land. Aus dem Radio tönte DDR-Pop, wir tanzten dazu den Hula-Hop. Denn sie ist mein Popoke, denn sie ist mein Popoke. Einen Bartburg kaufen wir mit Osman Bar, in Jena führte ich sie zum Traualtar. Und dann kam sie zum KGB, ich weiß nicht, ob ich sie mal wieder seh. Bis bald, nein, Popoke. Bis bald, nein, Popoke. Sie ist ein Popoke, Popoke. Sie ist ein Popoke, Popoke. Sie ist ein Popoke, Popoke.